Die Ephraimiten aber sprachen zu ihm, was hast du uns da angetan, dass du uns nicht gerufen hast? Vielmehr bist du allein in den Kampf gegen die Midianiter gezogen. Und haderten gewaltig mit ihm. Er erwiderte ihnen, was habe ich nun geleistet im Vergleiche mit euch? Ist die Nachlese Ephraims nicht wichtiger, als die Weinernte Abisas? In eure Gewalt hat Gott die midianitischen Fürsten Oreb und Seb gegeben. Was habe ich im Vergleiche mit euch zu tun vermocht? Als er das sagte, legte sich ihr Zorn, und sie ließen von ihm ab. Als nun Gideon an den Jordan kam und mit den 300 Mann, die von der Verfolgung erschöpft, ihn begleiteten, übergesetzt war, bat er die Bürger von Sukkot, gebt doch den Leuten, die ich anführe, Brotkuchen, denn sie sind erschöpft, da ich in der Verfolgung der midianitischen Könige Seba und Zalmunna begriffen bin. Aber die Häupter der Stadt fragten, hältst du denn Sebas und Zalmunnas Faust schon in der Hand, dass wir deinem Heere Brot geben sollten? Gideon erwiderte, nun gut. Wenn Jahwe Seba und Zalmunna in meine Gewalt gibt, so will ich eure Leiber mit Wüstendornen und Stacheln zerdreschen. Von da zog er nach Pnuel und sprach sie in derselben Weise an. Aber die Bürger von Pnuel gaben ihm denselben Bescheid, den ihm die Bürger von Sukkot gegeben hatten. Da erwiderte er auch den Bürgern von Pnuel, wenn ich heil zurückkomme, will ich diese Burg niederreißen. Seba und Zalmunna aber befanden sich samt ihrem Heer in Kakor, ungefähr 15.000 Mann, alle, die noch übrig waren vom ganzen Heere derer von Osten, der Gefallenen hingegen waren 12.000 Mann, sämtlich mit Schwertern bewaffnet. Da marschierte Gideon auf der Karawanenstraße östlich von Noba und Jogbeha und überfiel das Lager, während das Heer sorglos dalag. Seba und Zalmunna flohen, er aber jagte ihnen nach und nahm die beiden midianitischen Könige Seba und Zalmunna gefangen, das ganze Heer aber scheuchte er auseinander. Sodann kehrte Gideon, der Sohn Jos, an der Steige von Heeres von seinem Zuge um. Danach griff er einen jungen Mann von den Bürgern Sukkots auf, den fragte er aus, und er musste ihm die Häupter und die vornehmsten Bürger von Sukkot, 77 Mann, aufschreiben. Als er dann zu den Bürgern von Sukkot kam, rief er, da sind nun Seba und Zalmunna, wegen derer ihr mich gehöhnt habt mit der Frage, hältst du denn Sebas und Zalmunnas Faust schon in der Hand, dass wir deinen ermatteten Leuten Brot geben sollten? Damit ergriff er die Vornehmsten der Stadt und dazu Wüstendornen und Stacheln und zerdrasch damit die Bürger von Sukkot. Die Burg von Pnuel aber zerstörte er und metzelte die Bürger der Stadt nieder. Sodann fragte er Seba und Zalmunna, wie waren die Männer gestaltet, die ihr am Tabor erschlagen habt? Sie sprachen, ganz wie du waren sie, jeder sah aus wie ein Königssohn. Er sprach, es waren meine Brüder, meiner Mutter Söhne. So wahr Jahwe lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, so wollte ich euch nicht erschlagen. Sodann rief er seinem Erstgeborenen Jeter zu, auf. Haue sie nieder. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, weil er sich scheute, denn er war noch ein Knabe. Da sprachen Seba und Zalmunna, auf, stoße du uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und hieb Seba und Zalmunna nieder. Und er nahm die kleinen Monde, die ihre Kamele an den Hälsen trugen. Hierauf baten die israelitischen Männer Gideon, herrsche über uns, du sowohl, als dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Denn du hast uns aus der Gewalt der Midianiter befreit. Gideon aber erwiderte ihnen, weder ich will über euch herrschen, noch soll mein Sohn über euch herrschen, Jahwe soll über euch herrschen. Da sprach Gideon zu ihnen, ich will mir etwas von euch erbitten, gebt mir ein jeder die Ringe, die er erbeutet hat. Sie trugen nämlich goldene Ringe, da sie Ismaeliter waren. Sie erwiderten, die wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten einen Mantel aus, und jeder warf die von ihm erbeuteten Ringe darauf. Es betrug aber das Gewicht der goldenen Ringe, die er sich erbat, 1700 Goldsekel. Abgesehen von den Monden, den Ohrgehängen und den Purpurgewändern, die die midianitischen Könige trugen, sowie abgesehen von den Halsbändern an den Hälsen ihrer Kamele. Gideon aber ließ daraus einen Ephod verfertigen und stellte ihn in seiner Vaterstadt Ophra auf, und ganz Israel trieb dort Abgötterei mit ihm, und er wurde für Gideon und seine Familie zum Fallstrick. So wurden die Midianiter vor den Israeliten gedemütigt, so dass sie das Haupt nicht wieder erhoben. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Sodann ging Jerubbaal, der Sohn Jos, heim und blieb fortan in seinem Hause. Gideon besaß 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Weiber. Und sein Kebsweib, das er in Sichem hatte, gebar ihm gleichfalls einen Sohn, den benannte er Abimelech. Und Gideon, der Sohn Jos, starb in hohem Alter und wurde im Grabe seines Vaters Jos im Ophra der Abisriten begraben. Als aber Gideon tot war, trieben die Israeliten wieder Abgötterei mit den Baalen und nahmen sich den Bundesbaal zum Gotte. Und die Israeliten gedachten nicht an Jahwe, ihren Gott, der sie aus der Gewalt aller ihrer Feinde ringsumher befreit hatte, auch übten sie keine Liebe gegen die Familie Jerubbaals, Gideons, die den Wohltaten, die er Israel erwiesen, entsprochen hätte.